15. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Weihnachtsbescherung der Fürstin Metternich von Francis Milton Trollope. Auszug aus dem 45. Brief von Francis Milton Trollope aus Wien und die Österreicher. 26. Dezember 1836. Es ist kaum eine Woche her, dass ich dir das letzte Mal geschrieben habe, und in dieser Zeit bin ich in eine Menge artiger Dinge eingeweiht worden, womit Weihnachten in Österreich gefeiert wird. Den Tag nach dem Fest bei dem türkischen Gesandten waren wir von dem Fürsten Metternich zum Diner eingeladen, um das Anzünden des Baumes zu sehen, welches zur Freude der Kinder in einer frühen Stunde des Abends stattfinden sollte. Zu unserem größten Schmerze erhielten wir aber diesen Morgen Nachricht, dass das Fest wegen des plötzlichen Unwohlseins der Schwester des Fürsten Metternich, Herzogin von Württemberg, nicht stattfinden könne. Wenige Stunden später indessen wurden wir zur Erleuchtung des Baumes abermals geladen, da der Anfall, welcher die Familie in solche Bestürzung versetzt hatte, ohne gefährliche Folgen vorübergegangen war. Eine der Vorzüge der Wiener Gesellschaften ist, dass man sich zu der für sie festgesetzten Stunde pünktlich einfindet. Eine Gewohnheit, die wir leider nicht mit uns brachten, denn wir kamen häufig bei Veranlassungen zu spät, wo dies uns wirklichen Verlust gebracht hat. So war es auch am Heiligen Abend. Aus Furcht, zu früh zu kommen, verfehlten wir das erste glückliche Hereinstürzen der Kinder, nachdem das Zeichen gegeben wurde, dass der Baum angezündet sei. Wir erreichten den Schauplatz jedoch, als alles, was zu dieser niedlichen Feier gehörte, in voller Tätigkeit war. Der große runde Esstisch stand in Mitte des großen Salons und auf demselben ein Fichtenbaum, der fast bis zur Decke reichte. Auf den Zweigen desselben waren unzählige kleine Wachslichter angebracht, so wie die Andächtigen damit den äußeren Rand der Heiligtümer, vor denen sie beten, zu schmücken pflegen. Über, um und unter dieser funkelnden Milchstraße von kleinen Sternen hingen an bunten Bändern eine unzählige Menge von Bonbons und anderen niedlichen Dingen, die in ihren Strahlen glänzten. Sie losmachen und unter die Gesellschaft verteilen, war für den Schluss der Feier vorbehalten. Einstweilen aber umstand ein schöner Kreis von Kindergesichtern, strahlend vor Wonne den großen Tisch, wo sie in dem einen Augenblicke den funkelnden Glanz des Baumes betrachteten und in dem anderen mit noch größerem Entzücken jedes ein Geschenk von dem reichen Überflusse von Spielsachen erhielten, die entweder den Tisch bedeckten oder rings um ihn aufgestellt waren. Alsbald wurde die Szene noch lebendiger. Hier wurde ein großes hölzernes Pferd durch seinen glücklichen Besitzer in lebhafte Bewegung gesetzt. Dort war ein Kegelspiel in voller Tätigkeit. Auf der einen Seite ließ ein kleiner Prinz in vollem Kutscherkostüme seine Peitsche über die Köpfe seiner hölzernen Pferde knallen und auf der anderen machte ein liebliches kleines Mädchen Bekanntschaft mit einer prächtigen Puppe. Winziges Teegeschirr und Tischgeschirr, Kabinette und Bibliotheken en Miniature und eine Welt von anderen Dingen, an die ich mich nicht namentlich zu erinnern vermag, war schnell unter eine so glückliche Schar niedlicher Geschöpfe verteilt, als nur je an einem Christabende blühten und vor Freude strahlten. Unter ihnen war die Herrin des Festes nicht die am mindesten bezaubernde. Es gibt Menschen, welche, wenn sie Freude gewähren, in ihrem eigentümlichen Elemente zu schweben scheinen und dabei zu einem innigeren Gefühle des Lebens und der Lust erwachen als bei jeder anderen Veranlassung. Die Fürstin Metternich gehört zu diesen himmlischen Wesen und ich weiß aus guter Hand, dass sie dies nicht bloß an einem Jour de Fête beweist. Außer den schönen Metternichschen Kindern war eine zahlreiche Familiengesellschaft versammelt. Die Gräfin Zichi Ferraris, Mutter der Fürstin, die Gräfin Szecseny und die Fürstin Odescalchi, zwei andere ihrer Töchter, Dann der Graf und die Gräfin Chandor, welche Dame eine Tochter des Fürsten Metternich von seiner ersten Gemahlin ist, befanden sich darunter. Nachdem allen Kindern Geschenke ausgeteilt worden waren, bemerkte ich, dass der Baum sein Licht auf andere Beweise der Zuneigung und des Wohlwollens warf. Viele sehr elegante Geschenke wurden von der Fürstin unter ihre Umgebungen verteilt. Niemand der Anwesenden war vergessen, und das schöne Stammbuch, welches sie mir gab, war mir doppelt willkommen. Erstens, weil es von ihr kam, und zweitens, weil es mir eine gute Entschuldigung für Sammeln von Autographen gewährte, welche auch ein Buch von geringerer Eleganz wertvoll gemacht haben würden. Nachdem der Tisch von seinen vielen und verschiedenartigen Schätzen geräumt worden war, wurde der Baum, nicht ohne Schwierigkeit, auf den Boden gehoben und die von seinen erleuchteten Zweigen hängenden Bonbons herabgenommen und unter die tanzende und jubelnde kleine Schar verteilt, welche ihrer harrte. Während ich den Glanz und die sinnreiche Verzierung des Baumes bewunderte, sagte die Fürstin zu mir: »Der Portier unten hat auch einen solchen Baum. Und verlassen Sie sich darauf, er hat genau einen so glücklichen Kreis um sich, wie es der meinige ist.« Ende von Die Weihnachtsbescherung der Fürstin Metternich von Frances Milton Trollope. Gelesen von Awai.